Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Loud. Lässig. I got unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix mit Vision 5. Eine Stunde lang an den Plattentellern. Moderner, melodischer Techno mit Gefühl, kraftvoll, treibend, atmosphärisch. Das gibt's gleich für euch. Und jetzt haben wir Supermassive mit Eyes of Me im Extended Mix. Das ist einfach ein Banger, werdet ihr selber gleich merken. Und Nora Ompur gibt's danach mit Watermark. Die Queen of Deep House liefert entspannten Track für euch. Und Moon Boutique haben wir auch am Mikrofon, der Florian. Hier ist das Club-Ding. Servus. Unser Ding. Live Mix. The Underground in the Mix. Der Track heißt Wise Man. Ja, besteht ja aus den Hamburger DJs Cobel Six, das ist Oliver Kowalski und Tobi Top, Tobias Schmidt mit Wise Man. Und ja, die haben erneut ihre Wandelbarkeit gezeigt und greifen für den Release mit Club Suite auf so ein bisschen tieferen, organischen Sound zurück. Gefällt uns ganz gut. Moon Boutica für euch im Clubding. Hagen Fiedli jetzt am Steuer mit Drifting. Ist ja öfter zu Gast bei uns in letzter Zeit. Letzte Woche mit einem Mix, jetzt mit neuer Single. Und danach habe ich Maiba Bar für euch mit Vacation. Das ist sonniger Latin Afro House, schöner Grooves und entspannte Urlaubsvibes. Maiba ist eine deutsch-chilenische DJ und Produzentin. Die hat ihr eigenes Label More Than Talent Records. Und das hat sie gegründet, um Musik unabhängiger zu veröffentlichen und andere Frauen in der elektronischen Musikszene zu fördern. Das ist ein weiser und freundlicher Gedanke und den fördern wir auch jetzt gleich für euch im Clubding. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Walk alone, we walk alone. hört das Clubding. Ihr hört die Sounds of the Underground. Jeden Sonntagabend in The Mix hier hört Paul Amschlinger und Franklin Monochrome. Mit Sin Porter auf der gleichen EP bei Ritter Butzke veröffentlicht worden. Und am 14. November ist diese EP rausgekommen, jetzt schon für euch im Radio. Ich habe Booker Shade für euch jetzt aufliegen im Clubding mit Broken Glass. Und zwar den Lena Punks Extended Mix. Jetzt sagt, wer ist das denn? Emotionale Melodic House Interpretation vom Berliner Duo Booker Shade durch diese Lena Punks, die ihren charakteristischen Sound beisteuert. Das haben wir immer noch nicht geklärt, wer Lena Punks ist und wie ihr charakteristischer Sound ist. Fangen wir hinten an. Das ist so eine Mischung aus Breaks, Progressive House und Melodic Techno. Und Lena Punks stammt ursprünglich aus Griechenland, ist mittlerweile in London, hat so sich ihren Durchbruch 2020 gemacht und hat zwei Hottest Records bei BBC Radio One erhalten. Da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Werdet ihr gleich hören, gefällt euch bestimmt das Clubding hier. unser Ding. Clubding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. We don't need to talk. Ja. Isaac ist in Washington D.C. beheimatet und bekannt dafür, so Genres wie House, UK, Garage, Trap und Breaks zu vermischen und daraus was Neues zu machen, also was Neues, was toll klingt. Ist auch nicht so einfach, gelingt aber auf jeden Fall in diesem Track Desire. Das Clubding, die Sounds of the Underground, jeden Sonntagabend für euch in the Mix. Jetzt mit Marvin Alois und Five and Dime Smile. Marvin kommt aus Ischgl, verbindet seine DJ-Karriere mit seinem familiären Hintergrund. Also sein Großvater war da so prominenter Touri-Pionier dort. Hat seinen musikalischen Werdegang natürlich geprägt, mit alpinen Wurzeln, sagen wir es mal. Aber wer jetzt denkt, naja, Moment, da kommt jetzt gleich hier Humpa Humpa Tätere oder sowas, dann kann ich euch sagen, ist nicht so. Prägt zwar Ischgl, hat aber das mit Elektro echt interessant kombiniert. Also keine Vorurteile, können wir uns wirklich gut anhören hier gleich im Clubding. Und dann habe ich noch Clapton und Raffaella für euch. Ich denke, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Das ist Versprechung und die wird eingehalten mit dem Track Fantasy im Casim Extended Remix. Gleich für euch im Clubding. Sonntag ab 22 Uhr. Yeah. Morgan Seatree. Ihr hört Never Gonna Stop. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Auch diesen Sonntag wieder für euch da. Mit hochenergetischem Dance-Track. Morgan, die ist nämlich bekannt für ihre Genrevielfalt. Die kombiniert in ihren DJ-Sets ein bisschen Einflüsse aus Deep House, Breakbeat und Left-Field-Elektronik. Vision 5 steht für modernen melodischen Techno. Den haben wir auf jeden Fall jetzt. Mit viel Gefühl, kraftvoll, macht Wumm und ist atmosphärisch. Seine Sets, die haben tiefe Bässe, die haben klare Flächen, die bringen tolle Balance zwischen Clubdruck und Emotion. Diese Woche eine Stunde lang bei uns im Clubding. Die Sounds of the Underground in the Mix jetzt für euch.

never know. Feel my love in the moment. My heart skips a beat. My body knows the rhythm. How you feeling underneath? My love is on the table. My heart, it skips the same. And my God, it's almost fatal this time. When the truth don't lie, when the tears don't dry, tears don't dry. I go in my mind, I just close my eyes. I'm with you, I'm with you, you are.

whisper under the stars, waiting on a miracle when you can't find your way in the dark. Baby, just close your eyes, let it take you high beyond the skies, somewhere that nobody knows, only we can go. Heaven is a state of You don't have to be.